dort unter dem nächtlichen Baldachin. Eine Welt im Aquamarin, smaragdgrüne Augen leuchten dich an. Traumtänzer siegen schräg dir voran. In dunkelsten Grüften belauern sich Schützen. Sie ungeheuer durchzucken mit Blitzen das Labyrinth und Finsternis seit Anbeginn. Noch nie ein Taucher hinab. So tief fand noch nie ein Seemann sein Grab. Treibt Ankerrollen durch das Gestein. Lawinen aus Farben kreisen dich ein. Im Schweigen der Tiefsee, den lautlosen Weiten, kein einziges Licht seit uralten Zeiten drängt bis auf den